was gibt's? Commander Perkins möchte Sie sprechen. Er wartet am Spacefunk. Ausgerechnet jetzt? Wir sind mitten in einem Experiment. Der Commander sagte, es sei wichtig. Also gut, ich komme. Cindy? Ja, Vater? Da ist ein Gespräch für mich. Commander Perkins. Mach so lange allein weiter. Okay. Aber bitte von der Kabine aus. Geht in Ordnung, Pa. Aufzeichnung. Experiment 3788 Delta. 14.21 Uhr Erdzeit. Dimensionsbrecher. Ein. Was? Was? Oh mein Gott! Abwehr! Abwehr! Was ist los, Miss Cobb? Oh, geben Sie Alarm! Schnell, Alarm! Ein Veganer bricht aus dem Dimensionsbrecher hervor. So schalten Sie doch das Ding an! Oh, ich kann nicht. Ich habe es versucht. Es geht nicht. Schnell, Alarm! Oh, helfen Sie mir, helfen Sie mir! Verlassen Sie sofort das Labor. Es geht nicht. Das Türschott bewegt sich nicht. Versuchen Sie, die zentrale Steuerkabine zu erreichen. Okay. Achtung, Abwehr! Willkommen! Ich bin in der Steuerkabine. Ich kann den Veganer sehen. Er hat sich förmlich zu uns hereingekämpft. Cindy! Cindy! Pa, alles in Ordnung. Wie konnte das passieren? Du solltest doch von der Zentrale aus... Es ging viel zu schnell. Der Dimensionsbrecher, ich glaube, er hat die letzte Aktionsschaltung selbst vorgenommen. Unmöglich. Der Veganer ist bewaffnet. Er sieht mich an. Pa, warum kommt denn keiner und hilft mir? Du brauchst keine Angst zu haben, Mädchen. Er kann dir nichts tun. Er kommt nicht durch das Schott. Er sieht mich durch die Scheibe an. Er trägt so verrückte Sachen auf dem Kopf. Er sieht aus wie tote Tiere. Er ist halbnackt wie ein Wilder. Aber er hat eine Schusswaffe, die wie ein Energiestrahler aussieht. Cindy, leg dich auf den Boden. Pa, er geht auf das B-Schott zu. Von mir weg. Kannst du ihn aufhalten? Versuche ihn auf dich aufmerksam zu machen. Er darf nicht durch das Schott gehen. Die Roboterautomatik wird ihn umbringen. Hey! Was tut er, Cindy? So sag doch etwas. Er steht vor dem Schott. Er weiß nicht, wie er es öffnen soll. Ich gehe jetzt zu ihm hinaus. Nein, Cindy, das darfst du nicht tun. Pa, er darf nicht sterben. Dies ist eine einmalige Chance für uns, mit den Veganern Kontakt zu bekommen. Bleib in der Kabine, Cindy. Ich befehle es dir. Ich passe schon auf mich auf. Überlass das den Leuten von der Abwehr. Ich werde mit dem Veganer sprechen. Du bleibst in der Kabine. Die von der Abwehr schlafen. Sie hätten längst hier sein müssen. Ich gehe jetzt hinaus. Cindy! Cindy, nein, nicht! Hallo. Sie brauchen keine Angst vor mir zu haben. Miss Common, ziehen Sie sich sofort in die Kabine zurück. Seien Sie still. Sie verängstigen den Veganer. Sofort zurückziehen! Sie sprechen mit Oberst Jason von der Abwehr. Das ist ein Befehl, Miss Common. Nein, nein, nicht schießen. Cindy, was ist los? Nein, nicht. Niemand tut Ihnen etwas. Miss Common. So seien Sie doch endlich still. Ah! Cindy, um Himmels Willen, so sprich doch. Was ist los? Er hat mich getroffen. Er hat das B-Shop geöffnet. Die Robotsicherung lässt sie nicht durch. Jetzt ist es zu spät. Cindy. Cindy, mein Kind, wie geht es dir? Er hat mich an der Schulter getroffen, Pa. Ich glaube, es ist nicht so schlimm. Du blutest. Der Doktor ist gleich da. Ich habe ihn alarmiert. Ach, diese Verrückten. Warum mussten sie die Alarmpfeife einschalten? Bis dahin war noch alles in Ordnung. Aber dann drehte der Veganer durch. Pa, der Veganer, ist der... Er ist tot, Cindy. Die Roboterautomatik hat ihn umgebracht? Die Sicherheitseinrichtungen haben ihn erfasst und als Unbefugten eingestuft. Nicht die Abwehr hat den Alarm ausgelöst, sondern die elektronischen Schaltstufen des Roboters. Alles verlief vollautomatisch. Vollautomatisch. Nur auf das Leben dieses Fremden hat niemand Rücksicht genommen. Er hat geschossen, Cindy. Miss Common? Da bin ich schon. Bitte, Professor, lassen Sie mich mal sehen. Gut, Doktor. Oberst Jason, ich befürchtete schon, Sie würden sich überhaupt nicht mehr blicken lassen. Die Abwehr hätte es wesentlich leichter, wenn die Herren Wissenschaftler weniger eigenwillig und unvorsichtig handeln würden, Professor. Ich muss Ihnen Fahrlässigkeit im Umgang mit dem Dimensionsbrecher vorwerfen. Die Mondbasis ist durch Ihre Experimente... Ach, halten Sie doch den Mund. Ich sehe nur einen toten Veganer. Professor, glauben Sie nur nicht, dass Sie... Lassen Sie mich in Ruhe. Sehen Sie sich diesen armen Kerl an. Die Energiestrahlen sind ihm quer durch die Brust gefahren. Sie können mir nichts vorwerfen. Das würde ich auch gar nicht erst versuchen. Der Veganer hatte keine Chance. Wenn ich im Labor gewesen wäre, dann hätte er eine gehabt. Ach, dummes Zeug. Dieser Mann ist gewaltsam durch den Dimensionsbrecher geschleudert worden. Er hat sich durchgekämpft. Kind, du musst dich schonen. Es geht schon wieder. Sie behaupten also, dass der Fremde mit aller Gewalt versucht hat, durch den Dimensionsbrecher zu uns zu gelangen, Miss Common. Das behaupte ich nicht, das stelle ich fest. Er wollte zu uns, aber er wollte nicht unbedingt kämpfen. Er hat Angst gehabt, das war alles. Er hätte viel früher auf mich schießen können, wenn er es gewollt hätte. Wir haben eine einmalige Chance verpasst, mit den Veganern in Kontakt zu kommen. Diese Chance besteht durch den Dimensionsbrecher immer noch. Das glauben Sie, weil Sie von Kosmopsychologie keine Ahnung haben. Begreifen Sie denn nicht, Oberst, dass jetzt zwischen uns und den Veganern ein Toter steht? Das ist gewiss bedauerlich, aber doch nicht entscheidend. So. Was würden Sie denn wohl sagen, Oberst, wenn die Veganer einen von uns erschossen hätten und danach versuchten, freundschaftlichen Kontakt mit uns aufzunehmen? Die Veganer wollen keinen freundschaftlichen Kontakt. Sie wollen uns vernichten. Das haben Sie eindeutig erklärt. Oder wollen Sie das abstreiten? Tja, mit Ihnen kann man wohl nicht vernünftig reden. Die Leiche des Veganers ist beschlagnahmt. Was haben Sie damit vor? Er wird seziert werden, um festzustellen, ob dies tatsächlich ein Mensch ist. Ob es also tatsächlich Gemeinsamkeiten zwischen den Veganern und uns gibt. Ich protestiere, Oberst. Was Sie vorhaben, Oberst Jason, ist absolut sinnlos. Der Veganer wurde von 2 Energieschüssen getroffen. Dadurch entstand zwangsläufig ein außerordentlich hoher Hitzestau in seiner Brust, der alle inneren Organe verbrannt hat. Diesen Körper zu öffnen, wäre demnach unsinnig. Es bleibt dabei. Der Leichnam ist beschlagnahmt. Herr Commander Perkins, Major Hoffmann, treten Sie ein. Tag. Danke. Ich freue mich, Sie zu sehen. Setzen Sie sich. Danke. Wie geht es, Cindy? Danke, es wird schon wieder. Was ist mit dem Veganer? Er ist im medizinischen Luna-Institut. Ah. Die Wissenschaftler der Abwehr befassen sich mit ihm. Das darf doch nicht wahr sein. Ist es aber leider. Sie müssen verhindern, dass man die Leiche öffnet. Ich habe es versucht. Wenn es jemals eine Verständigung zwischen uns und den Veganern geben soll, dann müssen wir jetzt so behutsam wie möglich vorgehen. Ich bin ganz Ihrer Meinung. Wie sah der Veganer aus? Er trug auf dem Kopf allerlei ausgestopftes Getier. Mhm. Der Oberkörper war unbekleidet. Die knöchellangen Hosen bestanden aus einem außerordentlich feinen, gelben Fell. Die Füße steckten in Schuhen aus dem gleichen Material. Ah, das alles lässt auf einen Primitiven schließen. Ja, ja, aber der Veganer führte eine Waffe mit sich, die unseren Hochleistungsmikrorax kaum nachsteht. Interessant. Sie wird gerade im Institut der Waffentechnik von der Abwehr untersucht. Ebenso der Gürtel, der aus einem schweren, uns unbekannten Material gefertigt ist. Professor, ich möchte den Toten sehen. Ist das möglich? Ich meine, können Sie das... Was ist los? Commander Perkins, Major Hoffman, sofort zu Spaceboy. Rotalarm. Los, Peter, schnell. Ja. Da ist die Spaceboy. Kommen Sie schnell, Commander. Was ist los, Oberst? Hier, nehmen Sie den Gürtel des Veganers. Es ist eine Bombe. Sofort damit starten. Schleusen Sie ihn im freien Raum aus. Teufel auch. Das ist nahe. Wie bitte? Das Ding kann jeden Moment hochgehen. Wir haben die Bombe bei der Untersuchung versehentlich aktiviert. Könner. Spitzenkönner. Unsere Leute von der Abwehr. Diesen Ton, Hoffman, bin ich nicht gewohnt. Hangar 4 frei. Alarmstart. Los, Peter, los, doch Tempo. Robert, check ein. GA-88-66, Spaceboy, Grünwert. Beeilen Sie sich, Commander. Alarmstart. Die Bombe muss raus. Der hat Humor. Als ob wir das nicht längst wüssten. Start! Luft nochmal. Jetzt beginnt das Ding auch noch zu pochen. Ja, lass mich doch damit in Ruhe, ja. Raumanzug anlegen, Peter, beeil dich. Es genügt doch, wenn ich das Ding in die Schleuse lege. Der Luftstrom reißt es heraus, wenn ich das Außenschott öffne. Wir gehen ganz auf Nummer sicher. Okay, wie du willst, wenn das Ding bloß nicht so pochen würde. Das macht mich ganz krank. Du wirst nie mehr krank werden in deinem Leben, wenn du dich jetzt nicht endlich beeilst. Okay, ich bin fertig. Dann raus mit dir. Ich gehe ja schon. Peter? Ich bin in der Schleuse. Abstand Luna 10.000. Das muss genügen. Ich öffne das Schleusenschott. Roger. Und jetzt weg mit dem Ding, Peter. Schon geschehen. Mach das Schott dicht. Alles klar. Peter? Mensch, Peter. Alles klar, Randy. Oh. Ist wohl gerade noch mal gut gegangen, was? Bist du verletzt? Nein, nur in meiner Ehre gekränkt. Warum das? Ja, weil ich immer die Bomben schmeißen muss, während du im bequemen Sessel sitzen bleiben darfst. Ah, Commander, kommen Sie herein. Wir sind verdammt froh, dass Sie es geschafft haben, Major Hoffman. Es war knapp. Viel hat nicht mehr gefehlt. Weiß Gott nicht. Die Explosion war erheblich. Die Bombe war so stark, dass sie die gesamte Mondbasis zerstört hätte, wenn sie hier explodiert wäre. Das ist zum Glück nicht geschehen. Es gibt nur eine Konsequenz aus diesem Angriff auf uns. Die Verbindung zum achten Planeten der Vega muss sofort und für alle Zeiten abgebrochen werden. Dann werden wir niemals erfahren, welches Geheimnis zwischen dem Sonnensystem und dem Vega-System besteht. Wir werden niemals herausfinden, wie es möglich ist, dass auf dem Vega-Planeten Karten vom Mittelmeerraum der Erde existieren. Unendlich viele Fragen werden offen bleiben. Ja. Sind vor Jahrtausenden Menschen von der Erde ins Vega-System gelangt? Und wie war es möglich? Haben damals fremde galaktische Völker die Erde besucht? Haben sie Menschen von der Erde zu den Sternen mitgenommen? Und wenn ja, warum haben Sie das getan? Für die Antworten auf Ihre Fragen wollen Sie die Sicherheit der Menschen auf der Erde riskieren? Der Veganer, dessen telepathische Stimme ich gehört habe, hat davon gesprochen, dass das Böse von der Erde gekommen sei. Du bist still, Ralf. Warum? Auch das ist eine Bemerkung, die zahllose Fragen in sich birgt. Sollen sie alle unbeantwortet bleiben? Besser sie bleiben unbeantwortet, als dass wir von den Veganern angegriffen und vernichtet werden. Ich glaube, es ist nicht notwendig, sich so sehr über diesen Zwischenfall aufzuregen. Ach nein. Versuchen wir doch einmal, die Sache etwas nüchterner zu sehen. Wie würden wir denn reagieren, wenn wir feststellen würden, dass irgendwo auf der Erde plötzlich die Öffnung eines Raumtunnels entstanden ist? Was würden wir tun, wenn wir beobachten, dass durch diesen Tunnel Gegenstände wie Messgeräte, Kameras, Tonbandgeräte, Biosonden und schließlich gar Menschen herauskommen. Fraglos würden wir diese Stelle ständig kontrollieren. Richtig. Und genau das haben die Veganer auch getan. Für sie muss die Tatsache, dass aus dem Nichts heraus tote Objekte und lebende Menschen erscheinen, äußerst rätselhaft und vielleicht sogar bedrohlich sein. Was wollen Sie damit sagen? Ich möchte einen Vorschlag machen. Bitte. Ja, sprechen Sie, Kommandant. Wenn ich Sie richtig begriffen habe, Professor, dann ist es möglich, den Dimensionsbrecher auf praktisch jeden Punkt des Vega-Planeten zu richten. Ja, das ist richtig. Dann lassen Sie uns doch einfach ein paar Kilometer von dem bisherigen Materialisationspunkt herauskommen. Wir würden zumindest zunächst unentdeckt bleiben und könnten daher gefahrloser operieren. Sie bilden sich ein, die Abwehr würde zulassen, dass Sie erneut zur Vega geschickt werden? Tatsächlich, das bilde ich mir ein. Niemals. Der Commander hat recht. Wir kennen das Gelände in der Umgebung des bisherigen Materialisationspunktes recht gut. Wir wissen also, dass der Commander nicht über dem Meer herauskommen wird und ertrinken muss. Deshalb können wir den Dimensionsbrecher besser ausrichten. Dann tun Sie es. Kommt nicht in Frage. Was wollen Sie überhaupt dort? Was für eine Frage. Ich kann nur den Kopf schütteln. Also, Commander Perkins, was? Ich will die Leiche des Veganers zurückbringen. Sie wollen... Was? Die Leiche liegt jetzt im Isolierraum. Noch ist sie nicht untersucht worden, zum Glück nicht. Ja, das kann man wohl sagen. Niemand von uns kann sagen, ob wir sie überhaupt ohne Risiko für die Mediziner sezieren können. Hier auf dem Mond kann sie nicht bleiben. Nein. Zur Erde darf sie schon gar nicht, weil immerhin die Gefahr besteht, dass unbekannte Krankheitserreger eingeschleppt werden. Was wäre dann? Ja, also was soll aus ihr werden? Sie wird verbrannt. Ach, Blödsinn. Wie bitte? Wenn sie verbrannt werden soll, dann kann ich sie auch zur Vega bringen. Was versprechen Sie sich davon? Tatsache ist, dass es Gemeinsamkeiten zwischen den Menschen auf dem Vega-Planeten und uns gibt. Mhm. Und? Zu allen Zeiten haben die Menschen eine besondere Beziehung zu ihren Toten gehabt. Ich kann also davon ausgehen, dass das auch bei den Menschen der Vega der Fall ist. Mhm. Theorie weiter nichts. Nein, nur der Versuch, sich in eine fremde Mentalität hineinzudenken. Kosmopsychologie, was? Wenn ich den Leichnam zurückbringe, gibt es vielleicht doch noch eine Chance der Verständigung. Davon haben wir nichts. Die Bedrohung bleibt. Sie ist grundsätzlich immer vorhanden. Ja. Das bestreite ich. Wenn wir den Dimensionsbrecher nicht mehr auf das Vega-System richten, ist die Bedrohung beseitigt. Irrtum. Du hältst den Mund. Warum? Ralf hat doch recht. Wenn wir den Dimensionsbrecher erfunden haben, dann können doch auch andere ein solches Gerät entwickeln. Wir wissen, dass auf der Vega wenigstens zwei unterschiedliche Zivilisationen bestehen. Vielleicht gibt es sogar zwei Völker, die sich grundlegend voneinander unterscheiden. Eins von beiden hat eine hochentwickelte Technik. Eben. Wir könnten durchaus eines Tages das geschickt bekommen, wovor Sie sich am meisten fürchten, Oberst. Nämlich Bomben. Die hatten wir schon. Richtig. Aber diese Bombe wurde nicht von dem Veganer eingesetzt, sondern in ihrem Labor aktiviert. Ja. Es liegt kein Beweis dafür vor, dass der Veganer sie von sich aus gezündet hätte. Na schön. Ich werde Rücksprache mit dem Oberkommando und dem Wissenschaftsrat halten. Ich möchte dabei sein, wenn eine so entscheidende Frage diskutiert wird, Oberst. Mhm. Damit bin ich einverstanden. Miss Cindy, meine Herren, Sie hören von mir. Sie bleiben vorläufig auf dem Mond, bis der Wissenschaftsrat zusammengetreten ist. Was ist mit der Leiche? Ich werde anordnen, dass sie vorläufig nicht angerührt wird. Zufrieden? Allerdings. Sie haben uns rufen lassen, Professor. Hallo Cindy, hallo Ralf. Hallo. Hallo Commander. Hi. Hallo Major Hoffmann. Hallo. Liegt die Genehmigung endlich vor? Allerdings, ich konnte den Wissenschaftsrat davon überzeugen, dass wir unsere Experimente weiterführen müssen. Im Interesse der Menschheit. Ja. Wir müssen von der Voraussetzung ausgehen, dass die Veganer ihrerseits versuchen werden, Kontakt mit der Erde zu bekommen. Es ist besser, wenn wir die Nase vorn haben. Ja, dann können wir also starten. Ist Ralf dabei? Sie können starten. Ralf wird Sie begleiten, obwohl mir das nicht besonders gefällt. Ja, ich werde davon aufpassen. Es ist aber notwendig, weil nur er die telepathische Stimme der Veganer hören kann. Ohne mich geht's nicht. Das habe ich doch schon immer gesagt. Sei nicht so vorlaut, Ralf. Während der letzten vier Tage, die ich auf der Erde sein musste, um mit dem Wissenschaftsrat zu sprechen, hat Cindy hart gearbeitet. Und sie hat Erfolg gehabt. Na, da bin ich aber gespannt. Sehen Sie hier, Commander. Ja, was ist das? Ein elektronisches Übersetzungsgerät. Aha. Und was versprechen Sie sich davon? Cindy ist es gelungen, ein Aufzeichnungsgerät auf den Vega-Planeten zu bringen. Es war mit einem umfangreichen Mikrofonsystem verbunden, das auf verschiedene Entfernungen eingestellt war. Es konnte also Geräusche aus unmittelbarer Nähe und aus großer Entfernung auffangen, richtig? Genau. Und was haben Sie damit erreicht? Wir konnten die Stimmen der Veganer auffangen. Und zwar in erheblicher Menge. Ah, ich glaube, ich verstehe. Das Material gaben wir in den Hauptcomputer Luna zur Auswertung und Übersetzung ein. Das Ergebnis war außerordentlich positiv. Ja? Wir konnten das Übersetzungsgerät mit einer Fülle von Informationen versehen. Fantastisch. Das würde bedeuten, dass wir uns mit den Veganern verständigen können. Davon bin ich fest überzeugt. Damit wären unsere Erfolgsaussichten allerdings erheblich größer als bisher. Das glaube ich auch. Gratuliere, Cindy. Gratuliere. Danke, Commander. Na endlich. Sie bringen den Veganer. Ach, dann wären wir ja soweit. Es ist alles vorbereitet, Commander. Sie können starten. Gut. Bitte, Commander, passen Sie auf Ralf auf. Es behagt mir ganz und gar nicht, dass er dabei ist. Ich verspreche Ihnen, dass ich ihn nicht aus den Augen lasse. Bleibt es dabei, Sie werden alle Stunde den Dimensionsbrecher einschalten, um uns zurückzuholen. Jeweils zur vollen Stunde haben Sie die Chance, zum Mond zurückzukehren, Commander. Gut. Soll der Veganer auf dieser Trage liegen bleiben? Der Wissenschaftsrat ist dafür. Einverstanden. Legt ihn in den Dimensionsbrecher. Ralf, mein Junge, sei vorsichtig. Lapa! Machen Sie sich keine Sorgen, Professor. Es wird schon schief gehen. Wir sind soweit. Alles klar, Commander. Alles bereit, Cindy. Wir gehen auf Kontakt. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kontakt. Vorsicht, Ralf. Fall nicht. Schon gut, Commander. Wir haben es geschafft. Ich kann es immer noch kaum fassen. Wir sind auf dem Vega-Planeten. Es ist schlecht vorstellbar, Peter, aber es ist wirklich so. Tja. Innerhalb von Minuten haben wir den Abgrund, der zwischen der Erde und diesem Planeten liegt, übersprungen. Ja. Wir sind durch die Dimensionen gebrochen, haben Zeit und Raum überwunden. Eine grüne Sonne. Seltsam. Ja. Hier ist, als wäre ich noch nie hier gewesen. Da drüben liegt die Siedlung der Veganer. Es ist etwa 3 Kilometer von hier entfernt. Und da links davon ist der Wald, in dem wir beim ersten Mal angekommen sind. Ach, gib mir doch mal das Fernglas, Peter. Hier, bitte. Danke. Da sind ja ganze Häuser aufgebaut worden. Hä? Hey, ein Glück, dass wir eine andere Stelle gewählt haben. Da hinten werden wir direkt in eine Falle gelaufen. Was? Ja, sieh dir das an, Peter. Hier, nimm das Glas. Ja, Moment. Sieht aus wie eine Kultstätte. Das ist es bestimmt nicht. Eher eine Festung. Die Veganer fühlen sich durch uns bedroht. Es wird höchste Zeit, dass wir ihnen klar machen, wie wenig berechtigt das ist. Ja, wir brechen auf. Ralf, du bleibst hinter uns zurück. So, dass du weglaufen kannst, wenn wir überrascht werden sollen. Genau. Klar? Gut. Na, fass an, Peter. Ja. Na, wir tragen den Toten etwa 500 Meter weit bis an die Stadt heran. Mein Gott, ist der schwer. Das Land ist eben und übersichtlich. Man wird uns sehen. Also dann los. Ralf, du bist hübsch vorsichtig. Ich passe auf Sie auf, Major. So ist es richtig. So. So, das reicht, Peter. Komm hier auf dem Hügel, stellen wir die Trage ab. Ja, ich sagte ja schon, ganz schön schwer. Kann man sagen. Wie groß mag die Schwerkraft sein? Ich schätze, sie ist etwas größer als auf der Erde. Na. Ich habe ein Gefühl, als, ja, als hätte ich Blei in den Beinen. Sie ist bestimmt größer. Also, verschwinde jetzt, Peter. Ja, ich ziehe mich mit Ralf bis zu dem Wäldchen dort zurück. Ja. Von dort aus können wir dich gut beobachten. Mhm. Ja. Wir bleiben in Funkverbindung. Sehr gut. Schalte das Armgerät nicht aus. Ich will dich ständig hören können, klar? Ich drück dir die Daumen rein. Danke, kann ich brauchen. Hier in dem Wald sind wir gut versteckt und können den Commander beobachten. Ich glaube, man hat den Commander schon entdeckt. Psst. Tatsächlich. Von der Siedlung kommen 5 Männer. Sie eilen auf Randy zu. Er hat sich etwa 100 Meter von dem Toten entfernt versteckt. Die Veganer können ihn jedoch sehen. Ich sehe nicht mehr. Er steht hinter einem Busch. Durch das Fernglas kann man ihn gut erkennen. Von der Siedlung hier kommen noch mehr Männer. Randy, kannst du uns hören? Ich verstehe euch gut. Habt ihr die Leute gesehen? Ja. Sind sie bewaffnet? Sie haben primitive Waffen dabei. Einer hat so etwas wie ein... ja, wie ein Gewehr. Sie sind jetzt bei dem Toten. Haben sie dich schon entdeckt? Allerdings. Ich gehe jetzt los. Er geht auf die Veganer zu. Ganz ruhig, Junge. Ich bin ja ruhig, Sir. Ich glaube, ich hätte nicht den Mut, das zu tun. Es ist ein Risiko. Hoffentlich bringen sie ihn nicht um. Was ist, wenn sie sich rächen wollen? Dann ziehen wir uns zurück. Jetzt sind sie bei ihm. Sie umringen ihn. Ja, aber keiner bedroht ihn. Sie verstehen die Geste. Sie begreifen, dass wir ihnen den Toten zurückbringen. Und dass wir bedauern, was vorgefallen ist. Sie sind bei mir, Peter. Sie sehen ruhig aus. Ich glaube, es geht gut. Der Commander geht zu dem Toten. Er legt ihm die Hand auf die Schulter. Was hat das zu bedeuten, Sir? Es soll eine Geste der Freundschaft sein. Du ehrst den Toten. Du bringst ihn seinem Kreis zurück. Wie können Sie verstehen? Ja, dieses kleine Wunder bringt das Übersetzungsgerät zustande, das der Commander auf der Brust trägt. Was haben die Veganer damit gemeint? Mit dem Kreis? Still, Junge! Du hast das Geschlossene zerbrochen, aber du willst es wieder zusammenfügen. Es war ein Unglücksfall. Wir haben ihn nicht verstanden, er hat uns nicht verstanden. Tragt den Toten in die Stadt. Folge uns, Fremdler. Geht er mit Ihnen in die Stadt? Er geht mit. Das hätte ich nicht getan. Warum denn nicht, Ralf? Der Commander hat das Gefährlichste überstanden. Sie haben ihn nicht angegriffen, sondern reden ganz friedlich mit ihm, frisch von der Leber weg. Was wollen wir mehr? Ich würde nicht mit in die Stadt gehen. Es könnte eine Falle sein. Seht ihr mich, Peter? Es ist alles okay. Die Veganer sind ganz friedlich. Sie scheinen keine Rachegelüste zu haben. Sei vorsichtig, Randy. Eine Schwiegermutter zeigt auch nicht gleich beim ersten Besuch, was mit ihr los ist. Hm? Peter? Ja, Randy? Wo seid ihr? Nicht weit von dir entfernt, in einigen Büschen versteckt. Und du? Wo bist du? Ich bin in einem Haus. Allein. Es ist ganz gemütlich hier. Ein paar gepolsterte Hocker, eine Liege mit Fellen, ein Tisch. Die Wand ist beinahe durchsichtig, aber ich glaube, von draußen kann man mich nicht sehen. Die Luft ist eigenartig. Sie riecht so süßlich, aber nicht unangenehm. Sind technische Geräte da? Ja, ich glaube, da ist ein Radio. Es sieht jedenfalls so aus. Und hier, in einem Schrank, ein Fernseher. Warte, ich versuche mal, ihn einzuschalten. Hey, wer hätte das gedacht? Was ist denn? Ein dreidimensionales, farbiges Bild. Viel besser als alles, was wir auf der Erde haben. Du glaubst nicht, wie... Warte, da kommt jemand. Er hat überhaupt keine Angst. Ralf, hast du die telepathische Stimme noch nicht gehört? Bis jetzt noch nicht. Achte darauf, Ralf. Ja. Drei Männer, bewaffnet. Fremder, der du den Kreis schließen willst. Deine Schüler erwarten dich. Meine Schüler? Deine Schüler. Ich verstehe nicht. Jetzt sind sie still. Was meinen sie denn überhaupt? Was für Schüler sind das? Deine Gedanken sprechen eine andere Sprache? Ich bin fremd auf dieser Welt. Sagt mir, wer meine Schüler sind. Ich erkenne, dass ich nachsichtig sein muss. Du bist nicht von hier. Aber du willst unsere Sitten respektieren. Das will ich. So höre. Du hast einen gelehrten Mann getötet. Dadurch hast du den Kreis des Lebens zerstört. Wenn du die Lücke, die entstanden ist, wieder schließen willst, dann musst du die Stelle des Toten einnehmen. Ich glaube, ich habe verstanden. Der Tote war Lehrer. Niemand kannte die Geschichte unseres Volkes und unserer Götter so gut wie er. Niemand wusste so gut über die Heilkräuter und Arzneien dieser Welt Bescheid. Er hat sein Wissen stets an seine Schüler weitergegeben. Das wirst du jetzt übernehmen. Götter? Heilkräuter? Wie soll ich etwas davon wissen? Ich bin nicht von dieser Welt. Ich komme von der Erde. Wie um alles in der Welt sollte ich etwas von eurer Geschichte kennen? Ich bin hier, um diese Geschichte zu erforschen, aber nicht um sie zu lehren. Um Himmels Willen, das darf doch nicht wahr sein. Du willst nicht? Ich kann nicht. Ich kann nicht. Versteht ihr denn nicht? Ich kann doch nicht in einem Fach unterrichten, von dem ich nicht die geringste Ahnung habe. Dann bleibt nur noch die gemeinsame letzte Fahrt. Er sitzt in der Falle. Vielleicht hat man ihm das Funkgerät weggenommen. Bestimmt. Damit konnte niemand rechnen. Was meinen die Veganer mit letzter Fahrt? Ich weiß es nicht, Ralf. Major, Major, ich höre die telepathische Stimme wieder. Warum denn? Was ist denn? Wir haben es doch nur gut gemeint. Ihr tragt das Böse auf dieser Welt. Ihr seid der Kern des Bösen. Das ist nicht wahr. Das stimmt doch nicht. Ihr lügt, so wie es eure Natur ist. Der Tote spricht eine deutliche Sprache. Es war ein Unglücksfall. Die Antwort ist klar. Die letzte Fahrt endet mit dem Tod und der Leere. Was geschieht denn jetzt? Man wird den Commander in den Tork legen. Im Fluss würde der Meer entgegenschwimmen. Und der Tarek wird sich immer mehr von Wasser saugen, bis er in die ewigen Tiefen bleibt. Nein, nein, das darf nicht sein! Major, ich höre nichts mehr. Die Stimme ist weg. Komm, Ralf. Jetzt müssen wir uns etwas einfallen lassen. Da ist der Fluss. Das muss er sein. Randy! Randy, antworte doch! Er schweigt. Sie kommen! Da, Major, zwischen den grünen Häusern kommen sie. Da ist Randy. Gott sei Dank, er lebt. Darf ich das Fernglas auch mal... Gleich, Ralf, gleich. Der Commander ist gefesselt. Man führt ihn an den Fluss. Was ist das Rote da? Sieht aus wie ein Sarg. Tatsächlich, es ist auch einer. Ein doppelter. In dem einen liegt der Tote. Es ist der Torg, von dem die Stimme sprach. Der Torg? Sie zwingen den Commander, sich in den anderen zu legen. Jetzt schließen sie den Deckel. Es ist ein blauer Deckel. Der andere ist rot. Darf ich das Fernglas jetzt haben? Hier, Ralf. Danke. Randy. Randy, hörst du mich? Antworte doch, Randy. Jetzt schieben sie den Torg in den Fluss. Komm, Ralf. Komm, schnell. Wir laufen am Fluss entlang. Gut. Wir müssen versuchen, den Torg abzufangen. Schnell. So, lauf doch, Junge. Die Veganer bleiben bei der Stadt zurück. Schnell, Ralf. Ja. Da vorne wird der Fluss enger. Da können wir den Torg abfangen. Er treibt jetzt ganz dicht am Ufer vorbei. Ich schaffe es. So. Das ist ja, wie geht denn das verdammte Ding auf? Man sieht keine Nägel oder Schrauben oder sowas. Überhaupt nichts. Er scheint zugeklebt zu sein. Wir müssen ihn aufbrechen. Ich nehme eine Mikrorek. Vielleicht geht's damit. Ey! Ey, Randy! Nichts. Oder hörst du was? Nein. Nichts. Überhaupt nichts. Das ist aber hart. Es geht nicht kaputt. Da bleibt nur noch eins. Ich muss die Mikrorek einsetzen. Sie wollen schießen? Ich muss. Randy gibt kein Zeichen. Ich fürchte, er ist bereits bewusstlos. Aber er bekommt ja keine Luft in der Kiste. Ich werde auf das schmalere Ende zielen. Vielleicht können wir das Ding aufsprengen. Komm, Ralf. Wir gehen ein paar Schritte zurück. Ob die Veganer die Schüsse hören? Bestimmt, aber das ist nicht mehr zu ändern. So, hier hinter dem Baum haben wir genug Deckung. Gut. Vorsicht, Ralf. Ich schieß jetzt. Okay. Jetzt hat es geklappt. Der Torg ist offen. Komm schnell. Ich kann die Füße des Commanders sehen. Sie bluten. Die Rex haben die Sohlen weggerissen. Es ist nicht schlimm, Ralf. Hey, Randy, komm raus. Mach nicht auf Leiche, Junge. Hey, was ist denn? Du hast jetzt genug gepennt. Er antwortet nicht. Ich zieh ihn raus. Gut. Na los, Randy, stell dich doch nicht so an. Der Commander hat dir die Augen auf. Hey, Randy. Alles in Ordnung? Komm, steh auf, Junge. Die Veganer werden bald hier sein. Was ist denn? Was ist denn mit ihm? Nun komm, Randy. Der Professor schaltet den Dimensionsbrecher gleich ein. Wir haben keine Zeit für dumme Scherze. Randy, sag doch endlich etwas. Veganer, sie kommen von der Stadt her. Ich schiebe den Torg ins Wasser. Schnell. Und jetzt los, Randy. Nun komm hoch und lauf. Ralf, nimm die Hand des Commanders und halte sie fest. Tempo jetzt. Oh, da ist der Einsatzpunkt. Wir haben es geschafft. Die Veganer haben uns nicht gesehen. Sie wissen nicht, wohin wir gelaufen sind. Das ist gut so. Das Böse ist unendlich. Es ist unsterblich. Es überdauert die Zeit. Und überwindet die Dimensionen. Randy. Aber es wird ihm nicht gelingen, erneut fruchtbaren Boden zu finden. Sandy, was redest du da für einen Quatsch? Gleich ist die Stunde voll. Mein Vater wird uns holen. Ja, nur noch 2 Minuten etwa. Ihr seid die Wurzel des Bösen. Ich tue doch wohl ein Pferd, das ist nicht mehr Commander Randy Perkins. Und die Worte sind so ähnlich wie die von der telepathischen Stimme. Was meinen die Veganer denn damit? Warum sagen sie, dass wir böse sind? Ich weiß es nicht, Junge. Wir sind doch gar nicht böse. Warum sagen sie es? Irgendwann in der Vergangenheit der Erde muss etwas Schlimmes passiert sein. Wir werden herausfinden, was es ist. Der Dimensionsbrecher. Mein Vater will uns holen. Halte die Hand des Commanders fest, Ralf. Okay. Wir dürfen ihn nicht hier zurücklassen. Jetzt. Es geht los. Der Professor holt uns zum Mond. Gott sei Dank. Ach, alles ist gut gegangen, Pa. Hallo, Sie sind wieder da. Hallo, Major. Na nun, was ist denn mit dem Commander los? Ja, ich weiß es selbst nicht. Eben noch glaubte ich, dass alles wieder in Ordnung ist, aber jetzt? Randy, so sprich doch. Vielleicht haben ihn die Veganer hypnotisiert oder sowas. Das ist gar nicht einmal so dumm, Ralf. Der Commander gehört in ärztliche Behandlung. Bringen Sie ihn zu dem Psychologen. Na, das hatte ich vor, Professor. Die Ärzte biegen Randy bestimmt wieder hin. Davon bin ich überzeugt. Vielleicht ist es nur ein Schock. Na, hoffen wir es. Dann ist der Commander in 1 oder 2 Tagen wieder in Ordnung. Aber nun erzählen Sie, Peter. Was ist auf dem Vega-Planeten passiert? Begleiten Sie mich auf dem Weg zu den Ärzten, dann kann ich Ihnen alles besser berichten. Überlassen Sie mir den Commander, ich führe ihn. Ja, vielleicht geben Sie ihm mal einen Kuss. Das bringt ihn bestimmt wieder zu sich. Wenn ich einen Mann küsse, dann bestimmt nicht, wenn er völlig geistesabwesend ist, so wie es Perkins jetzt ist. Oh, ich bin hellwach. Wie wär's denn mit mir? Mir scheint, Sie haben auch einen Schock erlitten. In Ihrem Fall würde ich als Therapie jedoch eine Ohrfeige empfehlen. Nun, Major, möchten Sie behandelt werden? Danke, Cindy. Unter diesen Umständen verzichte ich lieber.